oder außergewöhnlicher Mattheit und Müdigkeit zum Kinderarzt zu gehen. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Möbel Hogelmann. Ihr Küchenprofi mit dem größten Granitarbeitsplattenstudio am Oberrhein. Möbel Hogelmann. Direkt am Flugplatz in Lahr. Haben wir noch ein paar Staus hier. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Nord und Teningen defekter LKW. Und deshalb stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim West. Ungesicherte Unfallstelle. Kommt noch dazu. 7 Kilometer Stau haben wir wegen eines anderen Unfalls in dem Bereich eh schon. B33 Biberach Richtung Offenburg in Höhe der Aral-Tankstelle kann es noch zu Behinderungen kommen, weil es da vorhin mal gekracht hat. Und Behinderungen auch Ortseingang Oberkirch von Appenweier kommend Höhe Schlüsselbrücke wegen eines Unfalls. Geblitzt wird in Schutterwald, in der Horststraße, Griesheim, Offenburg, Ortsausgang Richtung Sand, B462 Rastatt Richtung Freudenstadt in Höhe der Abfahrt, Gaggenau, Mitte, Höhe, Tankstelle. Und das war's. Ich wünsche Ihnen guten Start ins Wochenende. Mein Name ist Volker Frank und jetzt Charlie 2000 in the house. Viel Spaß. Für eine große Packung Rock'n'Roll. Egal wo, egal wie. Hey. Okay, dann mal anschnallen und die Lauscher auf Sendeempfang stellen. So why is it got to be so damn tough? How we come to the payoff. Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Schmeiß den Schneidbrenner an, denn es wird eine sehr lange Nacht. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Thank you. vergessen? Werbung natürlich. Genau. So, das Testament ergibt wie folgt. Das Anwesen in Frankreich und das Gestüt in Schottland erbt die vierbeinige Katze Minka. Wie bitte? Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Sorgen Sie rechtzeitig vor. Wir stehen für Ihr Recht. Moorstadt und Arendt, die Anwaltspartnerschaft in Offenburg. Moorstadt-arendt.de. German Wings präsentiert das günstig ohne Ende Wochenende. Nur bis Sonntag. Viele reduzierte Tickets schon ab 33 Euro. Jetzt auf germanwings.com. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK Club Lancelot. Der beste Erotikclub der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK Club Lancelot. Vin fils sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot Offenburg, zone industrielle Elgersweier, sur internet fkk-lancelot.com. Hallo, wir sind in der Türkei. Wir konnten den Frühbucherrabatten von Schau ins Land Reisen nicht widerstehen. Urlaub in der Türkei mit Schau ins Land Reisen, jetzt in Ihrem Reisebüro. Oh, Manfred, dein Bett quietscht. Was? Das kann nicht sein. Ach, bei deinem Freund Günther quietscht nichts. Was? Ja, der hat sein Bett und seine Matratze von Hukla. Wir haben Matratzen und Boxspringbetten. Was reinkommt, ist Ihre Sache. Mehr Infos unter www.hukla-matratzen.eu. Seit ich Nature Style kenne, wird jeder meiner Friseurbesuche zum Wellness-Erlebnis. Pflege auf natürlicher Basis, entspannende Kopfmassagen, energetische Haarschnitte und auf Wunsch Terminberatung nach dem Mondkalender. Mein Friseur für Körper, Geist und Seele. Nature Style. Ihr Naturfriseur in Offenburg, Gerberstraße 10. www.naturfriseur-offenburg.de. Ich habe für meine Verdauung schon viel probiert. Alles umsonst. Aber jetzt mit Bad Niedernauer Römerquelle geht es mir endlich gut. Dieses Heilwasser hilft mir wirklich und bringt meine Verdauung in Schwung. Probieren Sie es aus. Es wirkt. Bad Niedernauer Römerquelle. Natürlich wirksam für eine gesunde Verdauung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hitradio Ohr und das Jazzhaus Freiburg präsentieren Connected, die 90er Party im Freiraum Offenburg. Hip-Hop trifft Pop trifft Rock. Von Fettes Brot über Scooter bis zu Guano Apes und E17. Connected, die 90er Party, diesen Samstag im Freiraum Offenburg. Alle Infos unter freiraum-offenburg.de. Rüsselsheim. Bei Opel geht es weiter bergauf. Mit dem Opel Adam, Sieger beim Autobild Connected Car Award 2013, dem Opel Mokka, Allradauto des Jahres 2013 und dem Opel Meriva, Mängelzwerg-Sieger beim TÜV Report 2014. Jetzt aufsteigen mit dem Opel Blitz Vorteilspaket. Keine Anzahlung, keine Zinsen und attraktive Eintauschprämien. Zum Beispiel für den Opel Astra mit bis zu 3.000 Euro Überschwacke. Bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete heute Abend. Freitag ist wieder Codex-Tag. Heute steigt eine Bad-Test-Party. Schrill, trashig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf und stülpt die schrillsten Kombinationen über rein und Opas alte Pyjama-Hose. Das Wort peinlich gibt's in diesem Wortschatz heute nicht. Es gibt natürlich eine Belohnung. Am Eingang sitzt eine Jury und die schaut sich an, was so also alles kommt. Und dementsprechend gibt's dann Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Sometimes I get a good feeling. Morgen Samstag. Hip Hop Saturday. Drei Floors. Große Floor, Black. Hip-Hop, R&B und mit DJ Master. Black Forest, kleiner Club, Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch und Smokers Tower, Deep House bis Minimal. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Wow! Wow! Wow! Jetzt geht's los hier! Welcome! Welcome! There's a boy on that floor. He looks like an angel, makes me lose my mind. But the boy at that bar, the fire in his eyes makes me go so blind. Ja, Mike Candice mit Sean Baker. Hier ist der Freitag, wir haben Fasnet. Na, das ist alles still, ich geh. Schillen wie ein Regenbogen. Und ich grüße alle Fasnachter da draußen. To Paris, Miami, to LA. Cha-cha-cha. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entrinnen. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne im Jahr. schon so auf ihn. Sie macht sich nur für ihn schön. Schaut keinen anderen an. No, no, no. Sie ist keinen Ansicher. Und sie bleibt bis früh um vier. Und sie hofft, er kommt ihr. Doch sie geht allein nach Haus. Wie jedes Mal. Sie liebt den DJ. Ins Licht, doch er sieht sie nicht. Das war meine erste kleine Stimmungsrunde. You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Say what? Yo, love, what's the beginning? You know what you mean? Just leave it all to me. Ja, einfach göttlich, ja. Friends, Spezial. The music you want, the music you need. You're listening to the sounds. Whisky certified in the groove. Holding it down for the streets. Der durchgeknallte Sender. Oh Mann, das ist ja der Wahnsinn. Na, jetzt wollen wir mal sehen, was da rauskommt. Nirvana, David Guetta und Martin Garrix. Load up our guns, bring your friends, find to lose, to pretend. She's so, so, so, so self-assured. No, no, no. Ja, oh, schon so früh da. Das passt mal gar nicht. Hallo Bandis, grüßt euch. Rick, du erinnerst dich an Charlie, du hast ihn bei unserer Hochzeit kennengelernt. Ja, ja, aber das ist schon lange her. Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Charlie, ja. Jetzt kann die Post abgehen. Ja. Oh Gott. Euer Klang ist einfach unwiderstehlich. Ich kann mich nimmermehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgefuckte Tonleiter. Hey, hey, hey. Bye-bye. 19.37 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Seid gegrüßt, wer sich noch zugeschaltet hat. Volle Kanne ins Wochenende. Und die Phasen werden wir natürlich auch zwischendurch berücksichtigen. Slim und Cypress Hill. Und dauernd der Musikteppich irgendwie zu hören von Jeans und David Dundas. Hä? In die Werbung. Er kommt gleich wieder. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Schon erstaunlich, was alles aus Schweden kommt. Der 3-Punkt-Sicherheitsgurt, der Seitenaufprallschutz, der Fußgänger-Airbag und jetzt auch noch das schwedische Wirtschaftswunder. Der Volvo V40 Cross Country. Mit nur 3,8 Litern kombiniertem Verbrauch auf 100 Kilometer. Jetzt schon ab 149 Euro im Monat leasen. Bei Ihrem Autohaus Neurohr in Offenburg. Hitradio Ohr präsentiert die Kultnacht der Nahalla Nelram am 8. Februar um 20.11 Uhr in der Turn- und Sporthalle Kelmalen mit großem närrischen Programm und der Band Music for You. Alle Informationen unter www.nelram.de. Viel Spaß beim Feiern, wünscht die Sparkasse Kehl-Hanauer Land. Kleide ich mich praktisch oder hipster? Bin ich vernünftig oder Künstler? Bin ich Spät- oder Frühaufsteher, Laptop-Junkie, Bücherleser, voll verpeilt, Megaspießer, Veggie- oder Fleischgenießer? Reicht mir zufrieden sein oder will ich immer das Beste? Will ich gerade einfach Spaß oder will ich was Festes? Will ich reich sein und beliebt oder glücklich und gesund? Bin ich eher so ein Katzentyp oder will ich einen Hund? Es gibt so viele Entscheidungen, die ich noch treffen muss. Eine habe ich schon getroffen. Ich bin nicht Raucherin. Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. BZGA. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Papa, ja? Warum kriegen wir Geld, wenn wir ein Auto kaufen? Na, weil wir bei Peugeot sind. Der Peugeot 208. Jetzt schon ab 99 Euro im Monat und 2000 Euro Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten. Erleben Sie außerdem neue Modell-Highlights auf der Sonderschau am 15. Februar bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Machen Sie eine Reise in eine andere Welt. In eine Welt voller Klarheit, voller Schärfe und voller Lebensqualität. Vergessen Sie alles, was Sie je gesehen haben. Augenoptik Kreuzpaintner in Lahr. Mit modernster Technik und feinstem Optikerhandwerk erwecken wir Ihre Augen und schärfen Ihre Sinne. Sehen Sie wieder klar und deutlich. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Neu im Freiraum, Moulin Rouge, die Party. Wir bringen euch die Legende aus Paris direkt nach Offenburg. Heiße Musik und eine aufregende Show erwarten alle Gäste ab 21 Jahren. Hitradio Ohr präsentiert die Moulin Rouge Party. Freitag, 7. Februar im Freiraum Offenburg. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag, da geht's wieder rund. Bait-Test-Party. Schrill, trashig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf. Rein in Opas alte Pyjama-Hose. In den Joggingsanzug oder Nylon-Strümpfe. Egal, was ihr mitbringt, es wird bewertet bis 23.30 Uhr und dementsprechend gibt's Freiverzehr. Von 5 bis 25 Euro, je nach Outfit. keine Hemmungen. Heute. Einmal ganz anders. Warsteller bis 24 Uhr nur 1 Euro. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Oh, sometimes I get a good feeling. Nein, von 5 bis 15 Euro gibt's Bonusverzehr. Je nach Outfit. So, morgen Samstag, 8. Februar. Hip-Hop Saturday im großen Club. Best in Hip-Hop und R&B Sounds. Dann im kleinen Club 100% Rock, Pop, 90er. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Also nochmal groß, ich habe hier eine neue Software in der Jingle Machine, da muss ich mir erstmal klar finden. Großer Club, also Hip-Hop. Im Black Forest im kleinen Club Rock. Kleinen Club Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Und im ganz oben Smoke Tower. Deep House bis Minimal. Außerdem gibt es eine Bottle Action. Und dann weiß ja wohl jeder, dass heute in einer Woche Valentinstag ist. Da steigt die größte Single-Party aller Zeiten im Codex. Alle Ladies 10 Euro Verzehrgutschein. Aber davon später mehr. Ja, hier ist der Freitagabend. Willkommen. Du bist mein Lollipop. Hallo Fasenachter. Ich bin wieder, glaub mir noch, dich brenne. eigentlich drückt immer der Wendler hier rein, ne? Okay, das war gleich eine Faschingseinlage. Ein dreifach-goldenes Hello! Einer aus den 90er, ne? Marky Mark. die Funky Bands. Wer kann sich erinnern? Er ist dann ins Filmgeschäft eingestiegen. Hier mit Vanilla Ice unter anderem. Am Freitagabend. Hier geht's ins Wochenende. Come on, come on, come on. It's such a sweet sensation. Feel it, feel it. Willkommen, Nachtschwärmer. Willkommen, Erl. Größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Was gibt's? Rat mal, was heute im Schuhladen war. Ja, da brauche ich nicht lange raten. Du hast wieder die Kundschaft verprellt, oder? Dass du da noch arbeiten darfst? Klar, vorausgesetzt, Frauenschuhe zu verkaufen macht Spaß. Da du erstmal die Geheimnisse, die Mythen, den Glamour kennst, unterscheidet es sich nicht mehr von jedem anderen unterbezahlten schleichenden Tod. Ja, ja. Now that you got me up, I wanna taste it. wollen wir mal schauen in die Mails. Thilo Rust, aus Rust, der Thilo aus Rust. Ich hatte falsch gelesen. Okay, hallo Charlie, ich grüße das Radio-Ohr-Team, alle Fasnachter, besonders die Narren zum Freiburger Höllebrut und wünschen alle eine friedliche und schöne Phasen. Dankeschön, Thilo. Grüße geht zurück. Übrigens, dann grüße ich auch den allen Herren. Das habe ich nur über drei Ecken erfahren. Der fährt extra auf den Schauinslandberg in Freiburg, um diese Sendung zu hören. Hallo, hallo, sei gegrüßt. Super. Antje Richter. Hey Charlie, bitte grüß meine Kumpelina Lisa Wild. Ganz lieb von mir. Alles Liebe zum Geburtstag, Nadja. Und bitte keine Helene Fischer heute haben. Na sowas, bis jetzt kam es noch nicht. Liebe Grüße aus Sasbach-Walden, Antje. Okay. Zwei Welthits sind da drin. An Artist Redding und Venus. Shocking Blue. Ah, geil! Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. Looking for some trouble tonight. Take my hand. I'm gonna do, do, do, do, yeah. Just what the phone came here to do, do, do, do, yeah, yeah. Hiermit die laufende Woche zur Partywoche. Oh, ja! Baby. Party! So, Leute, Vollgas! Erinnere ich mich auch noch. Der war 80er, 90er immer wieder gespielt. Chris Cross und Jump. Hier mit Jimi Hendrix. Ah, heute in einer Woche ist der Valentinstag. Und das ist ja jedes Mal ein Drama bei euch. Ich meine, du, ich hoffe, du bereitest dich vor. Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was denn? Sie will wahrscheinlich Sex. Ist doch für dich kein Problem, oder? Ich bin das Sexsymbol der 90er. Genau, so ist es ja auch. Disco Dancing Grace. Oh, Quatsch, du Quatsch, du Quatsch. Dann zockt der Mob, dann steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Die Schulfes ist abgelassen. Der Action-Fighter. Are you ready? To Radio Show. Exklusiv. Ah, 20.17 Uhr, Nachtschema, Zeit für die Werbung. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Lieber Winter, bitte schick uns noch ein bisschen Schnee. Ich würde so gerne Skifahren gehen. Hitradio Ohr bringt uns in die Berge. Am 22. Februar fahren wir zur Pistengaudi-Tagesfahrt nach Galtür. Ein Tag purer Skispaß, Après-Ski-Party und Busfahrt für nur 75 Euro. Lass uns gleich buchen auf hitradioohr.de. Psst, und dann melden wir uns auch gleich für das Pistengaudi-Saisonclosing vom 4. bis 6. April an. Wie immer mit den Wilden Engeln live auf der Faulbrunnalm. Dazu gibt es 50% Ermäßigung auf alle Leihskipreise bei unserem Partner Sportkuhn in Offenburg. German Wings präsentiert das günstig ohne Ende Wochenende. Nur bis Sonntag. Viele reduzierte Tickets schon ab 33 Euro. Jetzt auf germanwings.com. Ich liebe es, einkaufen zu gehen. Aber nicht überall und nicht irgendwo. Mein Kaufhaus ist Peters. Peters steckt voller Ideen, ist ein Kaufhaus der kurzen Wege und besitzt ein sympathisch-freundliches Ambiente. Kaufhaus Peters, ganz zentral in Achern, Bühl, Oberkirch und Freudenstadt. Kaufhaus Peters! Wo ich ich gerne einkaufen. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hallo, wir sind in der Türkei. Wir konnten den Frühbucherrabatten von Schau ins Land Reisen nicht widerstehen. Urlaub in der Türkei mit Schau ins Land Reisen. Jetzt in Ihrem Reisebüro. Werden Sie selbst Reporter. Knipsen und App damit zu Hitradio Ohr. Einfach Foto machen und 50 Orbits kassieren. Etwas Tolles gesehen oder gehört? Jetzt die Hitradio Ohr App kostenlos runterladen und gleich Hitradio Ohr Reporter werden. Rüsselsheim. Bei Opel geht es weiter bergauf. Mit dem Opel Adam, Sieger beim Autobild Connected Car Award 2013, dem Opel Mokka, Allradauto des Jahres 2013 und dem Opel Meriva, Mängelzwerg Sieger beim TÜV Report 2014. Jetzt aufsteigen mit dem Opel Blitz Vorteilspaket. Keine Anzahlung, keine Zinsen und attraktive Eintauschprämien. Zum Beispiel für den Opel Astra mit bis zu 3.000 Euro Überschwacke. Bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Unnützes Erdnusswissen. Erdnüsse werden auch Erdeicheln, spanisches Müsli oder Mundubi-Bohnen genannt. Nützliches Erdnusswissen? Erdnusspaste rettet mangelernährten Kindern das Leben. Das können Sie auch. Spenden Sie jetzt auf unicef.de. Sie haben eine neue Nachricht. Was will denn meine Mutter schon wieder? Hallo, mein Sohn. Ich habe mir ein Digitalradio gekauft. Keine Sorge, du brauchst nichts anzuschließen. Stecker in die Steckdose und fertig. Kinderleicht. Alles in bester Qualität. Hör mal. Tschüssi und Grüße an die Kinder. Digitalradio. Zeit für was Neues. Alle Infos dazu unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder ab im Codex. Bait Test Party. Schrill-trashig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf. Rein in Opas alte Pyjama-Hose. Ins Ganzkörper-Leder-Outfit. Wow. Oder in den Joggingsanzug. Tragt weiße Tennissocken. Bastelt an euren schrägen Frisuren. Das Wort peinlich gibt's heute nicht. Habt keine Hemmungen. Es soll bunt, verrückt wie möglich aussehen. Je schlimmer, desto besser. Heute im Codex. Heute im Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und zwar jeder, der im Bettest-Outfit kommt, kann zwischen 5 und 15 Euro Bonusversteher einheimsen. Eine Jury bewertet euer Outfit am Eingang bis 23.30 Uhr und schreibt euch den Bonus für sehr gut. Ob Pelzmantel, Neon-Overall, Leggings oder was auch immer. Ihr wisst Bescheid? Heute! Infos unter codex-club.de. Wow! Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Morgen Samstag. Hip-Hop Saturday. Großer Club Hip-Hop. The best of R&B Sounds. Kleiner Club. Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Und Smokers Tower, Deep House bis Minimal. Außerdem Bottle-Aktionen bis 1 Uhr. Und nicht vergessen, unbedingt vormerken, heute in einer Woche ist der 14. An einem Freitag mal Valentinstag. Alle 7 Jahre kommt das nur vor. Und das wird richtig gefeiert. Die größte Single-Party heute in einer Woche.

Dutzend. Ah! Ich würde sagen eher 80er. Wow, okay. Höchste Zeit, ha? Gut. Tower am Flughafen. Sind Sie ein Airbus 320 oder 340? Pilot? Ein 340 natürlich. Ja, würden Sie dann bitte vor dem Start auch die anderen zwei Triebwerke einschalten? Das sind ja Aussichten, ne? Okay. Haben wir einen? Ja, einen haben wir noch. Ein Mann sagt zu seiner Frau: Ich wette, Schatz, du bist nicht fähig, einen Satz zu sagen, der mich gleichzeitig fröhlich und traurig werden lässt. Die Frau antwortet wie aus der Pistole geschossen: Schatz, du hast den größten Eumel der Nachbarschaft. Das gebe mir auch zu denken. Okay, danke schön. Bleiben Sie in Ihren Zimmern. Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstaltsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, Jatta. There's no business like Sau Business. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. 'Cause you're so damn sexy. You're so sexy. Across the board, all my women 10. Sofía y Carmen, Amando, sin el perico volando. Sydney's in Orlando. Is he the best? Pound for pound, flesh for flesh, seguro que yes. I got bread, but no ballin'. I leave him wet like New Orleans. So play with it, baby. I got them in line like a new pair of J's, baby. You think she's cute? It's alright, I ain't jealous. I'm okay with it, baby. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me. I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. Just let me. Cause you're so, you're so, you're so damn sexy. You're so sexy. Ole, ole, Freitagabend! Hallo, Nachtschwärmer! Hey, Bandis, bleib draußen! Verdammt nochmal! Oh, nimm mich nochmal! Entschuldige, ich hab dich doch nicht genommen. Ich bin gestolpert und dachte, der Heizkessel fällt auf mich. Schnallt euch an, Leute. Hit Radio. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abgefahren.

schrilltressig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf und sucht die alten Klamotten raus. Das Wort peinlich gibt's heute nicht. Habt keine Hemmungen bei der Kleiderauswahl. Es soll bunt und verrückt werden. Je schlimmer, desto besser. Es gibt keine Pflicht, was den Kleidungsstil angeht. Wer normal kommt, ist langweilig. Ja. Und zwar kann man je nach Kleidungsart 5 bis 15 Euro Bonusverzehr bekommen. Die Jury, die im Eingang sitzt oder steht, beurteilt euch bis 23.30 Uhr. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und dementsprechend gibt es dann den Bonusverzehr. Warsteiner bis 24 Uhr 1 Euro heute. Ihr wisst Bescheid? Super. Morgen Samstag Hip-Hop Saturday. Im großen Club. Im kleinen Club Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Und im Smokers Tower Deep House bis Minimal. Und heute in einer Woche, das ist ja klar, 14. Februar, Valentinstag. Valentinstag. Ein Wahnsinn, alle 7 Jahre fällt er ja nur auf den Freitag. Und das muss gefeiert werden. Die größte Single-Party. Ladies, 10 Euro Freiverzehr und viele Überraschungen. Mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Yay! Communications computer to bridge. Communications computer to bridge. We are discovered by the Nachtschwärmer Spezial. Bridge to communications computer. Switch from fiber direct to satellite link. Fiber disconnected. Intercontinental satellite link established and functional. Transfer power from deflection shields to transmitter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. einfach super, ha? Prodigy! Survivor Pitbull. Sortenpapper. Alles da drin. 21 Uhr am Freitagabend. Ja. Oh, da ist wieder was los hier. Was ist wieder los, hä? Eh? Katastrophal. The music you want. Warum geht die Welt nicht unter? Er hat wieder Stress. Ah, er hat sein Geburt... Nein, den Hochzeitstag hast du vergessen. Kann ich es dir eigentlich nie recht machen? Ich spreche mit dir nicht mehr. Und ich will kein Wort mehr davon hören. Al, es ist unser 20. Hochzeitstag. Al, du hast mir noch nie was Richtiges geschenkt. An unserem 15. Hochzeitstag hast du mir Motoröl geschenkt. Das Motoröl ist immer noch in deinem Auto. Aber dieses Jahr möchte ich etwas Besonderes. Also gut, wie viel? Was ich will, wird dich gar nichts kosten. Ich möchte, dass du mit mir schläfst. Und du meinst, das würde mich nichts kosten? Und ich spreche jetzt nicht nur von Sex, Al. Ich möchte, dass du mich richtig liebst. Dann klär mich erstmal auf, was das ist. Ich möchte, dass du mich hältst. Ich möchte gestreichelt werden. Ich möchte, dass es romantisch ist. Oh, Al, ich kann dich aufklären, wenn du willst nachher. Ich will etwas Romantik in meinem Leben. Und ich spreche hier nicht von den alten 30 Sekunden, zack und vorbei. Oder den alten 20 Sekunden, Bums und Schnarch. Und ich will auch nicht diese alte Silvesternummer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entschuldige, vielleicht klappt's nächstes Jahr. Hey, bitte überleg dir's nochmal. Bitte, wenn du irgendetwas für mich übrig hast, zwing mich nicht mit dir zu schlafen. Bitte, Baby. Peck, hast du mich denn wirklich so sehr? Das ist doch ein echtes Drama. Meine Frau will, dass ich mit dir schlafe. Du verstehst das nicht. Die will, dass ich sie halte und küsse und ihr sage, wie glücklich sie mich gemacht hat. Sieh mich an. Schau, unten zittere ich. Und unten bin ich völlig gelähmt. The music you want. The music you need. You're listening to the sounds. West Coast certified in the blues. Holding it down for the streets. Der durchgeknallte Sender. Hey Mann, das ist ja der Wahnsinn. Your body is swing. Ooh, yeah. We gon' party like this shiver. I'm längster kann, ne? Dr. Alban. Und Shakira. Oh, das wird was werden dann kommenden Freitag hier mit meinen Bandys. Valentinstag. Jetzt schon der Streit deswegen losgeht. Das halte ich ja im Kopf nicht aus. Ach, schmierst dir irgendwo hin. Was ist jetzt wieder, Pech? Ich will Romantik. Was ist Romantik? Lass dir was einfallen. Ich komme mir vor wie in den Flitterwochen. Sag du mir nicht, was Romantik ist. Ich weiß, was Romantik ist. Kelly, was ist Romantik? Daddy, das weißt du. Frauen mögen Süßigkeiten und Blumen und Karten. Aber nicht mit einer nackten 4-Zentner-Tante drauf, die sagt, hier muss es irgendwo sein. Daddy, es ist Valentinstag. Da wollen Frauen, dass Männer zuvorkommend sind und einfühlsam. Radio Dröhnung. Radio Show. Exklusiv auf Radio. The hottest music on the planet. Clear for non-stop continuous music. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. And I don't even trust myself. Use your hand. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Afraid of no good. Don't you tell me to stop. You stick around and make it what you want. No one's beyond what you can tell. Famous because I'm so versatile. Style, profile, I said. It always makes me blank when I hear ooh, child. From the Hudson River out to the Nile. I run from every fall to the very last mile. Well, if you battle me, I'll feel profile. Google who will sing my style. Gotta get no doubt. Gotta get no decision bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I stay or should I go? Tsunami. Drop.

Ihr braucht jetzt nicht mehr um den ganzen Globus zu jetten, um gut auszusehen. Denn bei Coro in La findet ihr ab sofort Top-Marken wie Escada, Moschino Cheap and Chic und Missoni. Stylisch, elegant und sexy. Coro, Fashion and More. Am Rossplatz 1 in La. Hier werden Frauenträume wahr. Mit besten Hähnchen, hausgemachtem Flammkuchen, einer reichhaltigen Speisekarte und zwei wechselnden Mittagsmenüs verwöhnt sie das Gasthaus Bleiche. Die grüne Oase mit großem Biergarten und barrierefreien Zugängen direkt vor den Toren Offenburgs. Gasthaus Bleiche. Gemütlich, urig, einfach lecker. Und alle Gerichte auch zum Mitnehmen. www.bleiche-og.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag. Ganz klar. Heute ist die Bay-Test-Party. Schrill, trashig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf. Das Wort peinlich gibt's heute nicht. Bastelt an euren Frisuren. Es gibt keine Pflicht, was den Kleidungsstil angeht. Wer normal kommt, ist langweilig. Schließlich trägt jeder Einzelne durch sein Outfit zum Gelingen der Party bei. Und zwar kann man 5 bis 15 Euro Bonus für Verzehr erhalten, wer ein Bay-Test-Outfit hat. Eine Jury erwartet euch am Eingang bis 23.30 Uhr und vergibt die Preise. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Aber ist kein Zwang, ganz klar, wer das nicht will. Warsteiner bis 24 Uhr, 1 Euro. Morgen Samstag, 8. Februar, Hip-Hop Saturday. Und zwar einen großen Club, West in Hip-Hop und R&B Sounds. 100% Black im großen Club. Im kleinen Club Rock-Pop 90er, 80er Deutsch. Und im Smokers Tower. Deep House bis Minimal. Und heute in einer Woche, 14. Februar, Valentinstag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Valentinstag, die Mega Single Party. Weil wann fällt mal alle 7 Jahre, nämlich nur der Valentinstag genau auf einen Freitag. Wahnsinn. Alle Ladies bekommen 10 Euro einen Verzehrgutschein. In Höhe von 10 Euro bis 24 Uhr. Heute in einer Woche. Nicht vergessen. Unter codex-club.de. Wow. Mach dir jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na. Ah, zwischendurch sind natürlich alle Fasenachter. Überall geht ja was ab. Ah, das müssen wir jetzt gleich mal hier so machen. Ja. Genau. Hello und Alav. Ja. Da ist alles still, ich geh. Schillen wie ein Regenbogen. Das ist Nachtschwärmer Spezial. Es gibt kein Entkommen, es gibt kein Entrinnen. Wen interessiert er? Everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move on, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck, he possessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze is blowing. A crazy lady living in a bag, eating out of gobble pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and dangle, was her concrete to seen the lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it, she had to get a pitch, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

wenn ihr den Klassiker Clouds von Angie spielt. Ach, das machen wir doch, Claudia. Und natürlich die fünf Mädels auf meiner Couch. Oh, habt ihr eine Mädelsparty? Da fehl natürlich ich dazwischen drin, oder? Okay. Oh, aus den 90er Techno-Zeiten, ne? Max DJ. Wollen wir mal schauen, was wir da haben? Dieter liest seit Stunden die Zeitung. Plötzlich steht seine Frau nackt vor ihm. Pack endlich deine Zeitung weg. Mein Lokalteil ist auch nicht schlecht. Okay, ich hab schon bessere gehabt. Hast du schon mal mit meiner Frau geschlafen? Gottes Willen, nein. Du bist doch mein bester Freund. Das würde ich nie tun. Solltest du aber mal. Mach mehr Spaß als mit deiner. Derart abgebrüht, ja? Oh, hä? Will noch wer was? Am Musik, als Spruzi, ja, fröhlich wollen wir sein. Ihr seid hier vollkommen richtig, Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Und ich grüße nochmal alle ganz speziell. Servus, grüezi, hallo. Das ist der Freitag. Das ist aber was ganz Spezielles. Dire Straits, Spezial. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Ihr hört uns die Haare zu Berge. Oh yeah! Na los, die Power-Taste. Now we're working.

Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, Haus, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfel aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Erleben Sie das romantische Landhotel Dammenmühle in Larsulz mit seinem einzigartigen Ambiente. Besuchen Sie unser neu eröffnetes Brauhaus und genießen Sie frisch gezapfte saisonale Original-Dammenbräubiere. Täglich von 11 bis 24 Uhr. Mehr Infos unter dammenmühle.de. Die Dammenmühle in Larsulz. Gemütlich, urig, badisch. Okay, Olivier, was hast du uns heute in die Show mitgebracht? Ich bin so gespannt. Ja, lieber Andy, das ist völlig neu und einzigartig. Das wirst du mir nicht glauben. Okay, tell me, what is it? Also, es macht die Haut nach 2 Wochen glatt und geschmeidig. Wow, oh, wie sich das anfühlt in deinem Gesicht. Oh, ich werde ganz wuschig, oh, sagt man hier, glaube ich. Ja? Und die Haare, no. Der Geruch ist sauber und fresh. It's like a Canadian Blumenwiese. Ja, wirklich, wie hast du das gemacht? Das will ich unbedingt auch haben. Ja. Ja, du wirst es mir nicht glauben, aber du musst einfach aufhören zu rauchen. What? Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. BZGA. Fitness, Gesundheit, Wellness, Reha. Das ist Toplife in Berghaupten. Modernste Geräte, medizinisch geschultes Personal und ein moderner Wellnessbereich garantieren Ihnen gesundes Training für jeden Alters- und Fitnessgrad. Jetzt mit gratis Probestunde. Toplife, Fitness, ambulante Reha und mehr. Alle Infos unter top-life.de. Neulich in der Personalabteilung. Frau Müller, ich hätte gern was zu essen. Bitteschön. Hier, Ihr Scheck. Noch nie war Essen so günstig. Denn mit Essenschecks von Chèque du Génie sparen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Arbeitgeber. Und wie das genau funktioniert, erfahren Sie unter www.essenmitcheck.de. Essenmitcheck.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend, Freitag, ist Codex-Tag. Nach langer Zeit mal wieder die Bait-Test-Party. Schrill, dreschig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf. Das Wort peinlich gibt's heute nicht. Habt keine Hemmungen bei der Kleiderauswahl. Es soll so bunt und verrückt wie möglich sein. Je schlimmer, desto besser. Aha! Jeder im Bait-Test-Outfit bekommt von 5 bis 15 Euro Bonusverzehr. Die Jury, die am Eingang ist, bewertet eure Kleidung bis 23.30 Uhr und schreibt euch den Bonusverzehr gut. Alles klar? Codex Club in Aachen. Connection complete. Außerdem ist eine Aktion da. Warsteiner bis 24 Uhr nur 1 Euro. Morgen Samstag. Hip-Hop Saturday. Großer Club, 100% Black Hip-Hop R&B. Kleiner Club, Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch und Smokers Tower. Deep House bis Minimal. Bottle-Aktionen bis 1 Uhr. Unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Heute in einer Woche. Der 14. Februar. Und das an einem Freitag. Das ist da mal eine richtige Gelegenheit, eine richtige gigantische Single-Party aufzuziehen. Und das wird nämlich der Fall sein. Am Valentinstag gibt es also jede Menge Aktionen. Mit den Leuchtarmbändern und so weiter. Briefe schreiben, ihr kennt das. Ladies, 10 Euro Verzehr bis 24 Uhr. Verzehrgutschein. Alles klar. Und nach meiner Sendung schaltest du wieder um direkt im Club, kommst live von dort. Volle Power mit. Give me something to dance, dance. Für Weicheier. das der besondere Wunsch. Angie und Cloud. Legende, ja? Was gibt's? Charlie, immer noch sauer auf mich? Ja, ich bin immer noch sauer auf dich. Wenn ich dran denke, was mich heute in einer Woche erwartet, am Valentinstag. It's a rainy day, running away. And you make me feel. Da muss einer von uns dann gehen, sonst gibt's Stress hier, ja? Und wenn alles gut werden soll, musst du gehen. Ja, das wäre mein schönster Tag, lieber Freund auch, ne? Ja. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Was denn hier? Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Euch was brauchst, kaputter Scheiß. Hier könnt ihr richtig Gas geben. Radio O. Danke für Ihre Kooperation. Einfach näher dran. Katy Perry und Basti. Ah, schauen wir mal hier bei den Mädels. Jürgen Hafner. Hallo Charlie, kannst du bitte den Hammer Mix 95-96 von Los del Rio bringen? Es lebe das Galaxis Ittersbach. Wer das nicht kennt, das war mal eine legendäre Diskothek in Karlsbad Ittersbach. Das ist hinter Ettlingen, Karlsruhe da, Richtung Pforzheim. Ich weiß nicht genau, Jürgen, ob ich das habe, aber ich habe was hier für dich. Genau. Attention. Signal verloren. Oh, shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey, DJ! Turn it up! 90er Spezial. Wenn jede Hilfe zu spät kommt, bla bla bla. Das zweite Martyrium beginnt. Okay, das wird jetzt wehtun. Beeil dich! Und zwar sehr. Fahrt das Band ab! Fahrt das Band ab! 20 Uhr und 5 am Freitagabend. Hier ist die Ortenau, hier ist Offenburg. Wer ist dabei?

Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Wissen Sie, manchmal ist es einfach Zeit, sich etwas Gutes zu gönnen. Den Tag noch einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Waldulmer Weine, weil's einfach schmeckt. www.waldulmer.de. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Aachen. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Aachen Hauptstraße. Einkaufen direkt beim Erzeuger. Knackige Äpfel, feine Liköre, edle Obstbrände und vieles mehr. Alles direkt in Armbrusters Hoflädele, dem Obst- und Ferienhof in Gengenbach-Reichenbach. Wir sind montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr für Sie da. Oder unter hoflädele.de. Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Neulich in der Personalabteilung. Frau Müller, ich hätte gern was zu essen. Bitteschön. Hier Ihr Scheck. Noch nie war Essen so günstig. Denn mit Essenschecks von Chèque du Genie sparen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Arbeitgeber. Und wie das genau funktioniert, erfahren Sie unter www.essenmitcheck.de. Essen mit Scheck.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. In Aachen. Steigt nämlich die riesengroße Bait-Test-Party. Dresscode schrill, trashig und ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf. Bastelt an euren schrägen Frisuren. Das Wort peinlich gibt's heute nämlich nicht. Habt keine Hemmungen bei der Kleiderauswahl. Es soll so bunt und verrückt wie möglich aussehen. Je schlimmer, desto besser. Ja, genau. Es gibt keine Pflicht, was Entkleidungsstil angeht. Und zwar wer im Bett-Test-Outfit kommt, kann von 5 bis 15 Euro Bonusverzehr erhalten. Nämlich eine Jury, die sitzt am Eingang bis 23.30 Uhr. Und? Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und checkt eure Outfits und vergibt die Preise. Da könnt ihr gleich dann draufhauen. Von 5 bis 15 Euro, aber nur bis 23.30 Uhr. Bitte das nicht vergessen. Außerdem gibt es die Aktion Warsteiner bis 24 Uhr nur 1 Euro. Hier steht, wer normal kommt, ist langweilig. Aber wer das nicht mitmachen will, kann auch ganz normal kommen, keine Frage. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Ja, dann kommt morgen Samstag die Hip-Hop Saturday Night. Aber nicht nur, die ist nur im großen Floor. Im kleinen Floor, der heißt Black Forest, gibt's Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Und im Smokers Tower gibt's Deep House bis Minimal. Und dann ist ja ganz wichtig, heute in einer Woche, Freitag, 14. Valentinstag. Valentinstag. Wann ist Freitag mal wieder Valentinstag? Alle 7 Jahre, oder? Oh, das ist die größte Single-Party, die es überhaupt gibt. Alle Ladies bekommen 10 Euro Verzehr. Dann gibst du dir die Armbänder, Briefe schreiben und noch ein paar Extras. Wir wollen feiern, ja, wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen bei Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Me dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alles schüllen, den Typen so vermitteln. Wenn sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie derbe schief gewegelt. Mit ner Windel um den Kopf stehen die Typen dann im Club. Gucken spastisch aus der Wäsche, wie gekaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr down? Sicher, Digga. Alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Mann, Alter, was willst du von mir? Mensch, denkst du wirklich nur dir? Ey, nicht, wenn ich noch Platten mach. Denn das, wo das bleibt, dann gesagt. Zieh den derben Style in Deck und lauf auf keinen von beider weg. Der Style aus Hamburg Beach, der ist das, was du hörst, mein Freund, heißt Hit. Die Ärsche gibt's im Videoclip. Ich sag, ihr braucht nicht sauer sein. Nur der Zorn seht, hört genauer rein. Sicher, Digga, ist ein Party-Track. Leg den hier auf, ist deine Party-Wack. Und oh, was gehen die Leute ab? Und oh, was macht der Typ mit Rap? Ich bring ihm wieder Tanzen bei und rauch da auch noch Pflanzen bei. Ihr wisst das bei dem ganzen Brei. Ich Kindern in den ganzen Schrei. Doch das ist nicht so wesentlich, wie ob ich dich vom Tresen krieg. Weil krieg ich dich nicht, geht es nicht. Doch hab ich dich, beweg ich dich. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Ich weiß nicht, wie sieht das denn aus? Du sagst im Außen, alle rasten auf. Ey, kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Von Kingstyle, Digga, die Kingstyle bringt. Beweg dich schon, mach mit, komm her. Wer einmal ruht, Black will noch mehr. Und das hat Laster, war noch Zaster. Was von Gaspar, hast du das Nass? Nein, deine Achtbar, meiner Neo. Kommt mit diesem Penadio. Oder frisch wie ein Bibi Boots. Das geht raus an alle Crews. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was für ein Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Sag it down, sicher, Digga. Ist alles klar, sicher, Digga. Sag it down, sicher, Digga. Ist alles klar, sicher, Digga. Sag it down. Ihr kauft Platten, ich nehm sie für euch auf. Wenn ihr euch meine Platte holt, seid sicher, da ist das drauf. Worauf ihr wartet schon seit Jahren und ihr startet eure Karre. Hinzufahren, wo sie den Scheiß hier spielen. Und zwar laut und aufgedreht. Keine DJ müsst ihr sagen, mehr als den Scheiß aufgelegt. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Wir brauchen Bass. Ja. Und wir brauchen Peter Fox, der ist nämlich gewünscht worden. Hier mit einem Spessel. Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch ein Haus. Fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnt beim Spiel mit gezinkten Karten.

See. Orangenbaumblätter liegen auf dem. Aber nein, einen haben wir noch. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Klein Kevin war am Wochenende bei Oma und Opa. Als die Mama ihn abholt, fragt sie, na Sohn, wie war's? Und langweilig, wieso? Da Opa und Oma saßen auf dem Sofa und hatten nichts an. Was? Die hatten nichts an, entrüstete sich die Mutter. Ja, kein Radio, kein Fernseher. Das Haus am See, da stürze ich mich gleich rein. Hallo. So, hä, das reicht. So gut war er wieder auch nicht. Wochenende und Sonnenschein. Das ist der Freitag bei Hitradio. Du, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Jetzt ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. We're going on love. Oh, komm. The girl, let's kill our chick. Dann der Ball. Let me give it to... Baby girl. Lass mich kurz in die Mails reinschauen. Markus hat geschrieben: Hallo Charlie, wir sitzen hier bei Phase 10 oder Phase 10 und wollen nicht nach Hause gehen. Schöne Grüße auch an die Isenmanns, Betty, Jens, Madeleine und Markus. You know we ain't such a girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, I got the remedy to make it easy out. We have a plan to become a goddess out. And girl, if you want it, you have to contest out. And a life where we need set speed up, it is too much out. Well, woman, the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Cool on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Now this change of it and a bridges and flavor show. Time for we make baby now. The sub boy like you again shady, yo. Woman, don't blame me now. Cause I'm no frets and fun, not greedy, yo. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way this time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. When they roll with a player like me, like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here. Keep it undercover. Come in love, all your fits in your blouse and your fat in your jeans. I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Cool on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the. Yeah. FM Stereo. Just dance and move your body. Wir sind das. Touch by Touch. Joy. Oh, da kommt dauernd Mails rein, Nachtschwärmer. Nörtemann Kevin. Könntest du bitte mein Dad Uwe Nörtemann grüßen? Natürlich. Und die Dormersheimer Mädels haben wieder sich gemeldet. Aber das Lied muss ich suchen. Von den Twins. Da muss ich mal schauen. Ah, ist so ruhig, es ist so ruhig. Ich weiß nicht, wo der Schuhverkäufer wieder ist. Ja, das ist ja noch besser! XXXL. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Ich guck rüber und du stehst an der Bar. Mit nem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach hinsehen, hingehen. Auf ner Skala bist du nicht drauf zu chillen, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir. Denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt, oh shit, ihr wart schon weg. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Hammer, feels the way I do about you now. Du bist Hammer, Mama, yeah. Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß schlabbern. Nee, du bist irgendwie anders, du bist einfach H-A-Doppel-M-E, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal näher, marsch her, noch viel, viel näher. Wegen dir werde ich dir Tiger hin und her. Du bist Hammer, deine Westkong ist tight und versprühst trotzdem Glamour. Hab dich noch einmal gesehen, schon hat's bei mir gedämmert. Viel zu viele Jahre hab ich ohne dich schon verpennert. Na, das wird jetzt geändert, du. Du bist ne Sweetie Kiwi, hast nen Moody. Ich führ dich aus, lad dich ein, nimm dich mit zum Moody. Du bist ein Mix aus Studio und Ghetto. Ich sing deinen Namen, Petit Bougetto. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dein Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Du bist Hammer, Mama, yeah. Because maybe be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Ich werd deine Nummer wieder wählen, wenn die Nacht bei mir zu kurz. Ich komme, um dir deine Zeit zu stehlen, unsere Nacht war viel zu kurz. Und wir können einfach nur zusammen sein und uns ansehen. Und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird es abgehen. Denn ja, du bist der Hammer und ich will den Arsch schwingen. Denn so wie du mich hammerst, kann ich dir nicht widerstehen. Wie wär's, wenn wir woanders so ein kleines Ding drehen? Und was darüber rauskommt, na, da werden wir mal sehen. Denn alle, was wir wollen, ist ein kleines bisschen Spaß. Und guck mal da ins Rollen, geh mal gleich ein bisschen Gas. Dann gehen wir in die Vollen, denn wir sind ja nicht aus Glas. Also komm vorbei, Girl, sonst hast du was verpasst. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, darum bist du nicht geblieben bist. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Hammer, Mama, du bist Hammer, Mama, yeah. Because maybe du bist Hammer. Du bist Hammer. Hallo Fastnet-Freunde. Lass uns lustig Liebe machen. Alle diese wilden Sachen. La la la la. La la la la. La la la la la la. Woo, Party! Und ab geht's. Ich grüße alle Fastnet-Freunde. Ja. Aufgemerkt, Sportsfreunde. Die Party braucht euch dringend. Nein, nicht umschalten. Okay, roll the drums. Also, wer macht mit? Der Bandi-Kampfruf. Los, Charlie. Was ist das? Das ist der Sister. What's going on? Der Bandi is in the house. Ja. Hurry up, believe me, I love you. rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Da wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Hatte ich vergangene Woche fast zur gleichen Zeit gebracht. Wow! Wow! Willst du mit mir Drogen nehmen? Ah, so. Oh, Werbung. Schuhverkäufer halte ich zurück, jetzt kommt Werbung. Codex Club in Aachen. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Oh, jetzt kommt die Werbung. Rauschen klingt so wunderbar. Im Sommer am Meer. Aber nicht im Radio. Digitalradio. Mit höchster Klangqualität, einer unglaublichen Programmvielfalt und kinderleichter Bedienung. Digitalradio. Zeit für was Neues. Alle Infos dazu unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Gönnen Sie sich für Ihren Lebensabend ein Stück Lebensqualität. Mit einer herrlichen Seniorenwohnung im St. Gallus-Park in Zell am Hammersbach. Betreutes Wohnen verbunden mit dem Altenpflegeheim St. Gallus. Mit Sicherheit für Ihre Zukunft. Mehr Infos unter ulinagelimmobilien.de. Das Wochenende bei Hitradio Ohr. Der Sonntagvormittag gehört Radio Bienvenue, dem deutsch-französischen Magazin, und Metro Media, dem Medienmagazin bei Hitradio Ohr. Im wöchentlichen Wechsel informieren wir Sie über das, was die Badener und Elsässer bewegt, und über das Geschehen in der Medienwelt am Oberrhein. Immer sonntags von 11 bis 13 Uhr bei Hitradio Ohr. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, Haus, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Fitness, Gesundheit, Wellness, Reha. Das ist Top Life in der Kaupten. Modernste Geräte, medizinisch geschultes Personal und ein moderner Wellnessbereich garantieren Ihnen gesundes Training für jeden Alters- und Fitnessgrad. Jetzt mit gratis Probestunde. Toplife, Fitness, ambulante Reha und mehr. Alle Infos unter top-life.de. Made in Baden. Die Marke der badischen Wirtschaft. Dem Wirtschafts- und Kulturraum im Herzen Europas. Global denken, badisch lenken. Okay, Olivia, was hast du uns heute in die Show mitgebracht? Ich bin so gespannt. Ja, lieber Andy, das ist völlig neu und einzigartig. Das wirst du mir nicht glauben. Okay, tell me, what is it? Also, es macht die Haut nach 2 Wochen glatt und geschmeidig. Wow, oh, wie sich das anfühlt in deinem Gesicht. Oh, ich werde ganz wuschig, oh, sagt man hier, glaube ich. Ja? Und die Haare, no. Der Geruch ist sauber und fresh. It's like a Canadian Blumenwiese. Ja, wirklich, wie hast du das gemacht? Das will ich unbedingt auch haben. Ja. Ja, du wirst es mir nicht glauben, aber du musst einfach aufhören zu rauchen. What? Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. BZGA. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Connection complete. Codex Spezial. Die BTS-Party heute. Seit langer Zeit mal wieder. Der Dresscode schrill, trashig ausgefallen. Stellt euren Kleiderschrank auf den Kopf. Bastelt an euren schrägsten Frisuren. Das Wort peinlich gibt's heute nicht. Habt keine Hemmungen bei der Kleiderauswahl. Es soll bunt, verrückt wie möglich aussehen. Je schlimmer, desto besser. Ja, genau. Jeder im B-Test-Outfit bekommt mindestens 5 Euro, aber kann auch 15 Euro bekommen. Denn eine Jury, ja, die steht am Eingang und wird euch begutachten. Bis 23.30 Uhr ist das möglich. Und dann bekommt ihr auch den Verzehrbon-Gutschein. Außerdem Warsteiner bis 24 Uhr nur 1 Euro. Heute. Und nachher nach meiner Sendung schaltet ihr um ins Codex direkt automatisch. Dann kommt die Live-Übertragung von dort. Morgen Samstag. Hip-Hop Saturday Night im großen Club, im kleinen Club Rock-Pop 90er, 80er Deutsch und im Smokers Tower Deep House bis Minimal und Bottle-Aktion. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Heute in einer Woche der absolute Wahnsinn. Da ist nämlich Valentinstag. Und da ist auch die Single-Party im Codex. Die ist ja sonst immer gigantisch, aber da wird sie mal richtig gigantisch. Da gibt es ja wieder die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die Briefe schreiben und ein paar Extras. Ladies bekommen 10 Euro Verzehr bis 24 Uhr. Verzehrgutschein. Also bitte merkt euch den Valentinstag vor. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Jetzt geht's in meine Endrunde. Da hat mir schon jemand zweimal vom Handy aus wegen einem Musikwunsch ein Mail geschrieben, aber er schickt einen Ton, ein Pfeil, aber das kann ich hier nicht aufrufen. Tut mir leid. Dafür ist hier die Technik nicht vorgesehen. Aber ich leite es weiter und bringe es vielleicht kommende Woche, okay? Dis-moi où es-tu caché, sa voix. Fais au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es? crois ou pas, il y aura bien un jour, je n'y croirai plus. Un jour ou l'autre, je serai papa, et d'un jour à l'autre, j'aurai disparu. Serais-je détestable, serais-je admirable? Des géniteurs ou des génies, dis-moi qui donne naissance aux irresponsables. Hein, dis-moi qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés. Personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, peut-être, en suçant son pouce, peut-être. Dis-moi où c'est caché, sa voix. Fais au moins mille fois que j'ai bouffé mes doigts. Hey. Où t'es les papas, où t'es? Où t'es les papas, où t'es? Où t'es les papas, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es les papas, où t'es? Où t'es les papas, où t'es? Où t'es les papas, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Go DJ, that's my DJ. I'm on my M&M, boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good, now watch me. It's a different species, me and DC. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods, I'm Jesse James. Equals Pitbull all night long. Monica Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale, mamita, tírame ese baile. Dale, mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. Tja, meine letzten 5 Minuten sind angebrochen. Allen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Und Bandis, was geht bei euch hier ab? Wie viele Biere hast du schon gezischt, Al? 10. Oh, der ist wieder hackedicht. Da fliegt er wieder überall raus. Die Kirche ist das nächste, wo die Bandis keinen Zutritt haben. Ja, aber das Autobahnverbot tut echt weh. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. So, jetzt haben wir Spider Murphy und Culture Candela. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Warum mal nicht? Ja, und ich guck drüber und du stehst an der Bar. Mit dem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich müsste einfach hinsehen, hingehen. Auf einer Skala bist du nicht drauf, zu schön. Ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir, denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt, oh shit, ihr wart schon weg. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht lieb? Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß klappern. Nee, du bist irgendwie anders, du bist einfach H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal näher, marschier noch viel, viel näher. Wegen dir wenn ich Tier, Tiger, hin und her. Du bist Hammer, deine Bestgruppe ist Zeit und versprühst trotzdem Glamour. Hab dich nur einmal angesehen, schon als man hier gedämmert. Viel zu viele Jahre hab ich ohne dich schon verpennert. Na, das wird jetzt erinnert. Du bist das wie die Kiwi, hast nicht Moody. Ich aus, lass dich ein, nimm dich mit zum Woody. Du bist ein Mix aus Studio und Ghetto. Ich sing deinen Namen, Pinti Bugetto. Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutzen, zieht die Füße dran. Denn geil, du bist der Hammer und ich will den Marsch schwingen. Denn so wie du mich hammerst, kann ich dir nicht widerstehen. Wie wär's, wenn wir woanders so ein kleines Ding drehen? Und was da so bei uns kommt, na, werden wir mal sehen. Denn alle, was wir wollen, müssen Gutscheine, bisschen Spaß. Und guck mal, dann voll, gehen wir gleich ein bisschen Gas. Dann gehen wir hin. Also, Nachtschimmer, macht's gut. Bis kommenden Freitag.